Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Karl Schurz, wer kennt ihn heute noch? In Deutschland kaum jemand. In den USA dagegen ist er sehr bekannt. 1848 scheitert die Vormärzbewegung. Der Revolutionär Karl Schurz flieht in die USA, lernt Englisch, wird Lincolns Mitarbeiter, Senator und US-Innenminister. Am Ende ist sogar Bismarck schwer beeindruckt. Es ist Mitternacht. Eine stille, sternklare Nacht. Zu still, zu klar. Gerne würde der Mann, der in einer Türnische in der Nähe des Zuchthauses Spandau kauert, jetzt im Sturmgetöse stehen. Dann würden die Wachen keinen Fuß vor die Tür setzen, würden weniger hören. So ist der Plan, den er nun durchführen will, um ein Vielfaches gefährlicher. Der Mann, Karl Schurz, 21 Jahre alt, ehemaliger Student und Revolutionär. Steckbrieflich von den preußischen Truppen gesucht, vor deren Gefängnis er nun im Schatten sitzt, in dieser Nacht des 6. auf den 7. November 1850. Das Ziel? Eine Befreiungsaktion. Schurz will seinen Freund und Mentor Professor Gottfried Kinkel aus dem Zuchthaus Spandau befreien. Da endlich das erhoffte Signal auf dem Gefängnisdach. In seinen Lebenserinnerungen wird Schurz später die Szene im Detail beschreiben. Der Schein bewegte sich dreimal auf und ab. Das war das gehoffte Signal. Ich warf einen schnellen Blick auf die Straße rechts und links. Nichts näherte sich. Rasch gab ich mit Stahl und Stein sprühende Funken schlagend meinerseits das vereinbarte Zeichen. Eine Sekunde später verschwand das Licht aus der Dachluke. Und dann gewahrte ich einen dunklen Körper, der sich langsam über die Mauerkante herunterbewegte. Mein Herz klopfte heftig und der Schweiß trat mir auf die Stirn. Da geschah, was ich befürchtet hatte. Dachschiefer und Mauerziegel, von dem Seil gelöst, regneten mit lautem Geklapper auf das Pflaster. Gütiges Schicksal, steh uns bei. Nun hatte der dunkle Körper beinahe den Boden erreicht. Mit wenigen Sprüngen war ich zur Stelle. Jetzt fasste ich ihn an. Es war mein Freund. Und da stand er lebendig auf seinen Füßen. Das ist eine kühne Tat, war das erste Wort, das er mir sagte. Eine wahrhaft kühne Tat, mit der Karl Schurz schlagartig in Europa berühmt wurde. Ein politischer Held, erst der deutschen, dann der amerikanischen Geschichte. Freiheitskämpfer, Flüchtling, Journalist, Politikberater, Gesandter, General, Senator und Innenminister der Vereinigten Staaten. Unter Deutsch-Amerikanern ein leuchtendes Vorbild, hierzulande aber kaum bekannt. Ein Politiker denkt an die nächsten Wahlen, ein Staatsmann an die nächste Generation. Nach dieser Definition des britischen Premierministers William Ewart Gladstone war Karl Schurz die Idealverkörperung eines Staatsmanns. Er setzte sich für Einheit und Freiheit ein, auf beiden Seiten des Atlantiks, strebte nachhaltige Veränderungen an, kämpfte für Demokratie und Bürgerrechte, für die Abschaffung der Sklaverei, für die Rechte der Indianer, für eine beständige Umweltpolitik und gegen Korruption. Karl Christian Schurz wird am 2. März 1829 im Straßendorf Lieblar bei Köln geboren. Die Eltern sind alles andere als wohlhabend, aber sie ermöglichen ihrem Erstgeborenen eine Schulbildung und nach dem Abitur einen Studienplatz an der Universität Bonn. Dort lernt Schurz im Wintersemester 1847-48 Gottfried Kinkel kennen, Professor für Literatur, Kunstgeschichte und Rhetorik. Bald gehört er zum inneren Kreis um Kinkel, freisinnig denkende Männer und Frauen, die spüren, wie es in Frankreich und in Deutschland gesellschaftlich und politisch gärt. Als im Februar 1848 in Frankreich die Republik ausgerufen wird, geht auch in Deutschland das Volk auf die Straße. Am 18. März kommt es in Bonn zu einer Massendemonstration, an der sich Professoren, Studenten, Handwerker und Arbeiter beteiligen und auch der 19-jährige Karl Schurz. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er: An der Spitze des Zuges trug Kinkel eine schwarz-rot-goldene Fahne. Auf dem Marktplatz angekommen, bestieg er die Freitreppe des Rathauses und sprach zu der versammelten Menge von der wiedererstehenden deutschen Einheit und Größe und von der Freiheit und den Rechten des deutschen Volkes, die von den Fürsten bewilligt oder vom Volk erkämpft werden müssten. Und als er zuletzt die schwarz-rot-goldene Fahne schwang und der freien deutschen Nation eine herrliche Zukunft voraussagte, da brach eine Begeisterung aus, die keine Grenzen kannte. Der Kampf für die Demokratie wird für Schurz und Kinkel zur zentralen Antriebsfeder der kommenden Monate. Kinkel gibt weiterhin Vorlesungen und publiziert in der Bonner Zeitung. Schurz wird zu seinem aktivsten Helfer, hält Reden und beteiligt sich am Aufbau demokratischer Clubs und Vereine. In Köln trifft er auf den wortmächtigen Sozialistenführer Karl Marx und ist wenig begeistert. Was Marx sagte, war in der Tat gehaltreich, logisch und klar. Aber niemals habe ich einen Menschen gesehen von so verletzender, unerträglicher Arroganz des Auftretens. Jeden, der ihm widersprach, behandelte er mit kaum verhüllter Verachtung. Ich brachte von dieser Versammlung eine wichtige Erfahrung mit nach Hause, dass wer ein Führer oder ein Lehrer des Volkes sein will, seine Zuhörer mit Achtung behandeln muss. Dass selbst der überlegenste Geist an Einfluss auf andere verlieren wird, wenn er diese durch fortwährende Demonstration seiner Überlegenheit zu demütigen sucht. Nach der Revolution von 1848 gewinnt ein Jahr später die Gegenrevolution wieder Oberwasser. Die gesamtdeutsche Verfassung scheitert. Bewaffnete Aufstände breiten sich aus. Auch Karl Schurz und Gottfried Kinkel beteiligen sich am Kampf, zunächst im Rheinland, dann im pfälzisch-badischen Aufstand. Doch gegen die preußischen Truppen sind die Aufständischen machtlos. Kinkel wird gefangen genommen. Schurz kann sich mit den verbleibenden Männern in die Festung Rastatt zurückziehen, die 3 Wochen lang belagert wird. Als Rastatt kapituliert, muss Schurz befürchten, standrechtlich erschossen zu werden. Da erinnert er sich an den unterirdischen Abwasserkanal, in dem er sich mit 2 Freunden versteckt. An den preußischen Wachposten vorbei schleichen sie sich in die Freiheit und fliehen über Frankreich in die Schweiz. Gottfried Kinkel dagegen hat weniger Glück. Zwar entkommt er dem Todesurteil, aber das preußische Gericht verurteilt ihn zu lebenslanger Festungshaft. Daraufhin erhält Karl Schurz eine Nachricht von Frau Kinkel mit der sehnlichen Bitte: Kommen Sie heimlich zurück nach Deutschland und helfen Sie meinem Mann zur Flucht aus dem Zuchthaus Spandau. Frau Kinkel besorgt das Geld. Schurz organisiert den Ausbruch. Gefängnisaufseher werden bestochen, Pferdegespanne für die Flucht bereitgestellt und ein Seil platziert zur Flucht aus dem Dachgeschoss. Der Plan geht auf und die Polizei ist düpiert. Mit einer Kutsche flüchten Schurz und Kinkel nach Warnemünde. Von hier aus segeln sie im November 1850 nach Schottland. Schnell verbreitet sich die Fluchtgeschichte und nicht nur die Zeitungen in Deutschland, sondern in ganz Europa berichten über das Husarenstück von Karl Schurz. Sein Name und sein Abenteuergeist sind nun weithin bekannt. Kinkel und seine Frau lassen sich in London nieder. Aber Schurz fremdelt mit den Briten. Erst geht er nach Paris. Doch der Staatsstreich von Louis Napoleon gegen die Verfassung der Französischen Republik im Dezember 1851 versetzt seinen Träumen von einer erneuten Revolution auf deutschem Boden einen massiven Dämpfer. Also beschließt er, jenseits des Atlantiks, in den Vereinigten Staaten, eine neue Heimat zu suchen. In sein Tagebuch schreibt er: Ubi libertas, ibi patria. Dort, wo die Freiheit ist, da liegt mein Vaterland. Im Schatten der Freiheitsstatue trifft Karl Schurz im September 1852 in New York ein. Mit dabei seine junge Frau, die Hamburger Fabrikantentochter Margarete Meyer Schurz, die er in London kennengelernt hatte. Sie wird später selbst Geschichte schreiben und 1856 in Wisconsin den ersten Kindergarten in den USA eröffnen. Dieser deutschsprachigen Einrichtung ist es zu verdanken, dass bis heute in Amerika auch das deutsche Wort Kindergarten verwendet wird. Margarete hat dank ihrer Mitgift etwas Geld mit in die Ehe gebracht. Damit leben sie zunächst in Philadelphia und kaufen sich anschließend in Watertown im Bundesstaat Wisconsin eine Farm. Eine Gegend, in der zwar viele deutsche Auswanderer leben, doch Schurz packt der Ehrgeiz, die englische Sprache zu meistern. Wie besessen liest er Zeitungsartikel mit dem Wörterbuch in der Hand. Redewendungen, die ihm gefallen, notiert er sich auf Zetteln, die er in seiner Jackentasche bei sich trägt, in jeder freien Minute hervorholt und sich immer wieder vorsagt. Er übt und übt, bis er in der Lage ist, mit seinen amerikanischen Nachbarn fließend zu diskutieren. Konversieren und diskutieren, das merkt er bald, ist seine große Leidenschaft und sein Talent. Schurz blüht auf in einem politischen Milieu, das geprägt ist von zutiefst demokratischen Werten, von einem Misstrauen gegen zu viel Staatsmacht und Autorität. Nach Europa schreibt er: Der Missbrauch des Guten veranlasst den Amerikaner nicht zur Abschaffung dieses Guten. Der Missbrauch der Freiheit verlockt ihn nicht zur Beschränkung der Freiheit. Der Amerikaner weiß, dass die Freiheit das beste Erziehungsmittel ist. Und darin liegt die höchste Garantie für die Republik. Nur einen schreienden Misston gibt's darin. Das ist die Sklaverei im Süden. 1856 schließt sich Karl Schurz der zwei Jahre zuvor gegründeten Republikanischen Partei an, ursprünglich die weitaus liberalere der beiden amerikanischen Großparteien und im Unterschied zu den Demokraten entschieden gegen die Sklaverei eingestellt. Schurz' wachsende Popularität sichert den Republikanern viele Stimmen der Deutschamerikaner, die als Einwanderergruppe zahlenmäßig immer mächtiger werden. Das fällt auch dem Mann auf, der sich darauf vorbereitet, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, Abraham Lincoln. Der hagere, großgewachsene Lincoln freundet sich mit Schurz auf vielen gemeinsamen Wahlkampfreisen an. Er kauft sich sogar eine deutsche Grammatik, um die Sprache zu lernen. Nach der Wahl Lincolns zum Präsidenten wird Schurz zum Gesandten der Vereinigten Staaten in Spanien ernannt. Nur 10 Jahre hat es gedauert, bis aus dem einstigen deutschen Flüchtling ein angesehener amerikanischer Politiker wurde, der seine neue Heimat nun auf hohem diplomatischen Posten vertreten darf. Bei seiner Ankunft in Madrid wird er von Königin Isabella II. Empfangen. Ich hielt eine Rede an die Königin auf Englisch, wovon sie kein Wort verstand, und sie antwortete mit einer Rede auf Spanisch, wovon ich auch kein Wort verstand. Und wir waren beide miteinander sehr zufrieden. Mit dem spanischen Ränkespiel bei Hofe und der diplomatischen Etikette kann sich Schurz nicht anfreunden. Auch sein Engagement gegen die Sklaverei wird skeptisch gesehen. In den spanischen Kolonien ist die Sklavenhaltung noch in vollem Gange. Die engsten Kontakte hält Schurz ausgerechnet zum preußischen Gesandten, Graf Galen, dem Vertreter der Regierung, die ihn früher steckbrieflich verfolgt hatte. Als Schurz zurück in die Staaten darf, will er seine Frau und die Kinder in Hamburg abholen. Sicherheitshalber lässt er aber bei Graf Galen anfragen, ob er auch problemlos preußisches Gebiet betreten dürfe. Die Antwort kam sogleich, dass allen betreffenden Beamten Instruktion erteilt werden sollte, mir auf meiner Reise jede gewünschte Erleichterung zu gewähren. Als ich die preußische Grenze berührte, stellte sich mir ein höherer Steuerbeamter vor, ließ mein Gepäck uneröffnet und erkundigte sich nach meinen weiteren Wünschen. Schurz' sehnlichster Wunsch war es, zurückzukehren in die USA. Denn dort war der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und den Südstaaten ausgebrochen. Lincoln holt Schurz schließlich zurück und proklamiert die allgemeine Sklavenbefreiung, die am Neujahrstag 1863 in Kraft tritt. Schurz tritt als Brigadegeneral in das Heer ein. Er führt eine Division der Virginia-Armee und erlebt mehrere schwere Niederlagen der Nordstaaten. Erst die Schlacht von Gettysburg im Juli 1863, an der Schurz als Generalmajor teilnimmt, bringt die Kriegswende und zwingt General Lees Südstaatenarmee zum Rückzug. Schurz schreibt einem Jugendfreund: Ich bin glücklich, in dieser Zeit und in diesem Lande zu leben. Was sind gegen das herrliche Ziel unsere kleinen Leiden und unsere individuellen Opfer? Die Sklaverei wird aus ihrer letzten Zitadelle vertrieben, die beleidigte Würde der Menschennatur gerecht. In dieser Nation, der Summe, dem Amalgam aller zivilisierten Nationalitäten, liegt eine Titanenkraft, die sich wie eine Riesenlokomotive der Menschheit vorspannen wird. 1864 zieht Schurz erneut für Lincoln in den Wahlkampf. Der Präsident kann seine zweite Amtszeit antreten. Kurz darauf kommt Schurz noch einmal mit Lincoln zusammen, nachdem im Kongress die Aufhebung der Sklaverei Gesetz wurde. Immer mehr hat sich Lincoln für Schurz zu einem Freund, Mentor und Förderer entwickelt. Einer, mit dem er diskutieren und auch streiten, mit dem er sich weiterentwickeln kann. Doch es wird das letzte gemeinsame Treffen sein. Am Karfreitag 1865, wenige Tage nach der Kapitulation der Konföderierten Armee, wird der Präsident während einer Theateraufführung in Washington von einem fanatischen Anhänger der Südstaaten ermordet. Lincolns Nachfolger Andrew Johnson schickt Schurz zwar auf eine Informationsreise in die Südstaaten, um Vorschläge zur Wiederaufnahme der ehemaligen Sklavenhalterstaaten in die Union zu entwerfen. Doch der neue Präsident ist an dem Bericht nicht sonderlich interessiert. Schurz plädiert dafür, den entlassenen Sklaven das Wahlrecht zu verleihen und das Militär noch nicht abzuziehen. Doch Johnson will lieber die alte Herrschaftsschicht im Süden begünstigen und pocht auf eine schnelle Selbstverwaltung. So zieht sich Schurz vorerst aus der aktiven Politik zurück und sucht sich ein neues Standbein, den Journalismus. Er arbeitet als Korrespondent der New York Tribune in Washington, wird Chefredakteur der Detroit Post und im Frühjahr 1867 Miteigentümer der Westlichen Post, einer großen in St. Louis erscheinenden deutschen Tageszeitung. Es sind schwere Zeiten für die Familie. Finanziell kommen sie kaum über die Runden. Und dann stirbt, ganz überraschend, die jüngste, gerade mal zweijährige Tochter Emmy. Margarete erleidet einen Zusammenbruch und zieht sich mit den beiden größeren Töchtern für eine Kur zurück. Erst in die Schweiz, dann in die alte Heimat nach Hamburg. An Weihnachten besucht Karl Schurz seine Familie und erhält eine ranghohe Einladung. Otto von Bismarck, der preußische Ministerpräsident und seit kurzem auch Kanzler des Norddeutschen Bundes, bittet im Januar 1868 zum Gespräch. Das verläuft lockerer als gedacht. Zur Begrüßung gibt es Havanna-Zigarren und Wein, und Bismarck gesteht, dass ihm die Befreiung Kinkels aus dem Zuchthaus Spandau Spaß gemacht habe. Wenn es für den Minister seiner Majestät des Königs von Preußen und den Kanzler des Norddeutschen Bundes nicht höchst unschicklich wäre, sagt Bismarck zu Schurz, möchte ich einmal mit Ihnen nach Spandau fahren und mir an Ort und Stelle alles erzählen lassen. Erstaunlich offen redet der Aristokrat Bismarck mit dem Demokraten Schurz. Er richtete noch viele Fragen an mich über die politischen und sozialen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten. Aber immer wieder wunderte er sich darüber, wie es möglich sei, dass eine menschliche Gesellschaft glücklich und halbwegs geordnet sein könne, wo die Macht der Regierung so beschränkt sei. Er schien sehr frappiert, als ich den anscheinend paradoxen Ausspruch tat, dass in einer wenig regierten Demokratie die Dinge im Einzelnen schlecht, im Ganzen aber gut gehen können, während in einer Monarchie die Dinge im Einzelnen sehr glatt und gut, im Ganzen aber schlecht gehen könnten. Mit solchen Ansichten konnte er in mir nur einen unverbesserlichen Demokraten erkennen. Ein Demokrat, den es doch wieder in die Politik zieht. Er kandidiert für den Senat und gewinnt. Im März 1869 wird Karl Schurz kurz nach seinem 40. Geburtstag in Washington als Senator des Staates Missouri vereidigt. Der erste Deutsch-Amerikaner, der dieses hohe politische Amt erreicht hat. Und ein Senator, der auch bei seinen Parteikollegen gerne aneckt. Er kämpft gegen Vetternwirtschaft und die Begünstigung von Parteikollegen im öffentlichen Dienst und setzt sich für die Reform der Verwaltung ein. Immer wieder legt er sich mit dem republikanischen Präsidenten an, dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Nordstaatenarmee, Ulysses S. Grant, der in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt ist. Dessen Nachfolger, Rutherford B. Hayes, der 19. Präsident der Vereinigten Staaten, ist so beeindruckt von Schurz, dass er ihn in sein Kabinett holt. Mit 48 Jahren wird Karl Schurz Innenminister der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch hier der erste Deutschstämmige in einem amerikanischen Ministeramt. Schurz, mittlerweile Witwer, seine Frau Margarete war nach der Geburt des fünften Kindes gestorben, stürzt sich in die Arbeit. Er will den Korruptionssumpf der Ämterverteilung trockenlegen, führt Prüfungen ein, verteilt Beförderungen nur nach Befähigung und Leistung, entpolitisiert, so gut es geht, die Beamtenschaft. Außerdem baut er das Forst- und Parkwesen aus, ordnet an, dass gerodete Wälder sofort wieder aufgeforstet werden müssen und kümmert sich um die schwelenden Konflikte rund um die Indianerrechte. Nach seiner Überzeugung sollen die Indianer in ihren Reservaten zu Ackerbau und Viehzucht angeleitet und zu Handwerkern ausgebildet werden. Er will sie sesshaft machen, um, so wie er glaubt, ihre Kriegs- und Jagdgelüste zu mildern. Als er nach dem Ende von Hays 4-jähriger Präsidentschaft ebenfalls aus dem Amt scheidet, zieht er nach New York als geschätzter Staatsmann und Reformer. Ein Verteidiger der Freiheit und ein Freund der Menschenrechte wird auf einem Denkmal stehen, das nach seinem Tod 1906 errichtet wird. Während seiner letzten Lebensjahre arbeitet Karl Schurz im Hintergrund als politischer Strippenzieher, als Mahner und Chronist. Er kämpft gegen den wachsenden Imperialismus in der US-Politik, verfasst Leitartikel und schreibt seine Lebenserinnerungen in deutscher und englischer Sprache. Ein Text über ein politisches Leben und eine Geisteshaltung, der bis heute nichts von seiner Kraft verloren hat. Er endet mit den Gefühlen, die Karl Schurz überkamen, als er zum ersten Mal seinen Sitz im Senat einnehmen durfte. Die Gefühle erdrückten mich fast. Ich hatte die höchste öffentliche Stellung erreicht, welche meine ehrgeizigsten Träume mir nur je hätten verheißen können. Ich war noch jung, eben erst 40 Jahre alt. Nur wenig mehr als 16 Jahre waren vergangen, seitdem ich in Amerika gelandet war. Ein Heimatloser, ein aus dem großen Schiffbruch der revolutionären Bewegung in Europa Geretteter. Und nun war ich Mitglied des höchsten gesetzgebenden Körpers der größten Republik. Schurz erinnert sich an die großherzige Gastfreundschaft, mit der er vom amerikanischen Volk aufgenommen wurde, und fragt sich: Würde ich je imstande sein, diesem Lande meine Dankesschuld abzutragen und die Ehren, mit denen ich überhäuft worden war, zu rechtfertigen? Um dies zu erfüllen, konnte mein Begriff von Pflicht nicht hoch genug gespannt werden. Im tiefsten Herzen leistete ich einen feierlichen Eid, wenigstens ehrlich danach zu streben, jene Pflicht zu erfüllen, dem Grundsatz Salus Populi Suprema Lex, das Heil des Volkes, ist das höchste Gesetz, gewissenhaft treu zu bleiben, niemals, weder einzelnen Mächtigen noch der großen Menge niedrig zu schmeicheln, nötigenfalls ganz allein meine Ansichten von Wahrheit und Recht zu vertreten und für meine Hingabe an die Republik kein persönliches Opfer je zu schwer zu erachten. Karl Schurz. Florian Kummertz hat die erstaunliche Karriere des deutschen Revolutionärs zum US-Minister nachgezeichnet. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Thomas Leubel. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Rainer Schaller. Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.